Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Hier geht es weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Ich habe richtig volles Programm hier auf meinem Zettel. Und es geht los mit dem Westwerk. Da findet im April eine Reihe an Entwicklungsprojekten statt namens Gewuchs mit vielen, vielen unterschiedlichen Programmpunkten. Zum Beispiel am Mittwoch, den 2.4. gibt es eine Rollschuh-Disco und Musik und Visuals von Niederwold Wudini. Und dann zum Beispiel am 5.4., das wäre dann am Samstag, ist Gregory Büttner zu Gast, sowie die Band On plus Brr. Mehr dazu, was dort beim Entwicklungsprojekt Gewuchs so im Programm läuft, findet ihr online unter gewuchs.de im Westwerk das Ganze. So, und dann geht's richtig los mit Musik, mit Konzerttipps, mit Donnerstag, den 3. April. Angel Olsen, die wir gerade eben schon mal hörten mit ihrem Track Unfuck the World, spielt live im Haus 73 im kleinen Donner, so heißt dieser Laden ja jetzt da unten im Keller. Angel Olsen kommt aus Missouri, hat schon zwei tolle Platten veröffentlicht. Die neueste ist gerade eben erschienen, heißt, oh Gott, wie heißt die Platte nochmal? Irgendwie Burn Your Fire for No Witness, genau so heißt dieses Werk. Ist eine ganz klassische Singer-Songwriter-Platte, ohne irgendwie viel Spirenzien zu machen. Ziemlich lo-fi, ziemlich ehrlich, ziemlich traurig manchmal auch, aber wundervoll gemacht. Deshalb noch ein Track von ihr. Hier kommt der Track Hi-Fi von Angel Olsen. Thank you. 5, ein Track von Angel Olsen. Ihr könnt sie live erleben. Sie spielt am Donnerstag, den 3. April im Kleinen Donner. Das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service, weil große Künstlerin. Ebenfalls am Donnerstag aus Israel kommen die Men of North Country. Die haben 2012 eine tolle Platte veröffentlicht, The North, damals betitelt. Es gibt keinen neuen Longplay, aber eine neue Single. Die wurde sogar, die Tracks dazu, 4 Stück sind es, wurden sogar hier in Hamburg aufgenommen nach ihrem letzten Konzerttermin, den sie hier hatten. Die Men of North Country könnt ihr live erleben. Am Donnerstag spielen sie im Hafenklang und hier einer dieser neuen Tracks, der heißt Boy. Ganz viel Bläsern, ganz, ganz weit vorne. Die Man of North Country hatten wir mit Boy. Die Band aus Israel spielt im Hafenklang und zwar am Donnerstag, den 3. April. Auch das sicherlich ein Besuch wert. Die Band soll live ganz, ganz großartig sein. Am Freitag dann sind God is an Astronaut zu Gast im Grünspan. Hier kommt ihr Track Spiral Case. Das waren God is an Astronaut und kleine Titelkorrektur, nicht Spiral K, sondern Spiral Code hieß dieser Track gerade eben. Hier ist einfach zu schlechtes Licht im Studio. Meine alten armen Augen kriegen das gar nicht mehr hin hier. Nein, Spaß beiseite. Die Band hier gerade eben, die ihr gehört habt, God is an Astronaut, spielen live im Grünspan und zwar am Freitag, den 4. April. Dann am Samstag gibt es eine Konzertabsage. Im Knust sollten spielen die Boxhamsters zusammen mit Boy Division. Das Konzert fällt aus, ich weiß gar nicht warum. Aber stattdessen auch ganz, ganz warm zu empfehlen. Kurt Weill war gerade auf Tour mit seiner Band The Violators. Jetzt spielt er solo und zwar im Hafen-Klang. Hier kommt Kurt Weill mit seinem Track Snowflakes. Großartiger Künstler Kurt Weill war das gerade eben mit seinem Track Snowflakes von einer EP, die vor kurzem erschienen ist. Das Ganze dann auch in Extended Version gerade eben. Und Kurt Weill spielt live am Samstag, den 5. April im Hafenklang. Und nicht zu spät kommen, denn im Vorprogramm ist Pearl Jenkins zu sehen. Pearl Jenkins ist Kopf von The Black Heart Procession. Auch das ein ganz, ganz großartiger Künstler, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn er mit seiner singenden Säge vor euch musiziert. Also Kurt Weill und Pearl Jenkins Hafenklang, auch das hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Sonntag dann gibt es Afrobeat auf Kampnagel mit Sion Kuti. Sion Kuti kommt aus Nigeria, ist der jüngste Sohn von Fela Kuti und spielt in seiner Band Egypt 80. Ich habe die mal live gesehen, das war ganz, ganz großes Kino, auch für die Indie-Nerds auf jeden Fall zu empfehlen. Hier kommt der Track African Soldier. We'll be right back. Soldiers, them not the handover. Now I fight them, they step to drop the uniform. Go for Agbada to take cover them boots. Yeah. Some down who lost for 20 years. Whoa. Some down who lost for 30 years. No house, no light, nowhere to stay. Some down who lost for 50 years. Yeah. Some even won't be like president. To rule us by force. We don't know what in them forget. When they want the rule us, they go. To take come back to power, them go use people them know. Them go use what in them get. Them go use what in them know. Them go use area boys, yo. Them go use ex-politicians too. African Soldier, ein Track von Sion Kuti mit seiner Band Egypt 80. Das Ganze vom Album From Africa with Fury Rise aus dem Jahre 2011. Es gibt eine neue Platte, die ist aber, ich glaube, hier zumindest noch nicht erhältlich ist. Vielleicht kommt die auch erst demnächst raus. Auf jeden Fall sicherlich davon auch dann live. Viel Musik, viel Afrobeats, viel extrem gute tanzbare Musik. Am Sonntag Sion Kuti mit seiner Band spielt er auf Kampnagel. Am gleichen Tag sind Howler im Hafenklang. Howler sind eine Indie-Band aus den USA, die auch gerade eben ihre zweite Platte veröffentlicht haben, die mir leider noch nicht vorliegt. Deshalb hier ein Track von ihrem Debütalbum, der ich es vor, ich schätze mal so 2 Jahren rauskam. America Give Up hieß das Werk. Hier kommt ihr Track Back of Your Neck. Das waren Howler, eine Band aus den USA mit ihrem Track Back of Your Neck. Ihr könnt abnicken zu dieser Musik, wenn ihr möchtet. Howler spielen am Sonntag, den 6. April im Hafenklang. Ebenfalls Sonntag ist Eleni Mandel zu Gast im Stage Club. Sie ist eine Songwriterin aus Los Angeles, die auch schon richtig lange Musik macht und vor kurzem mit Let's Fly a Kite noch nicht ihr 10. aber ich glaube schon fast ihr 10. Album veröffentlicht hat. 8, 9 dürften das bestimmt schon sein. Hier kommt Eleni Mandel mit I Like You. Ganz klassisch die Gitarre gezupft bei Eleni Mandel, ohne viel Schnickschnack, ohne viel, sag ich mal, Brimborium. Ganz sympathisch. Die Dame aus Los Angeles könnt ihr live erleben. Am 6. April spielt Eleni Mandel im Stage Club. Das ist nächsten Sonntag. Dann Montag, da gibt es so richtig viel Musik in Hamburg. Ich weiß nicht, warum alle jetzt am Montag, den 7. April nach Hamburg kommen, aber sie haben sich irgendwie alle verabredet. Mit Shonomi zum Beispiel aus England. Sind in der Großen Freiheit zu Gast. Die gab es in der ersten Stunde bereits zu hören. Genauso wie die Wild Beasts. Die spielen im Knust. Auch von denen gab es schon ein Soundbeispiel vorhin. Und auch Gallon Drunk sind im kleinen Donner im Haus 73 am Montag, den 7.4. in Hamburg. Damit nicht genug. Auch die nächste Band aus Kalifornien kommen sie. Family of the Year spielen im Grünspan. Hier kommt ihr Track Every Time. Haven't seen you since you left LA. I wanna say I'm sorry now. You know I wanted things to be okay. You know how hard it is. Every time you love, every time you try, you make another memory. I don't know where it goes or what we're gonna do, but know that you're a part of me. I've been crazy, I've been gone, and now it's all coming back to me. Was I being just a kid and didn't know what was good for me? 'Cause every time you love, every time you try, you make another memory. I don't know where it goes or what we're gonna do, but know that you're a part of me. Family of the Year. Die Band könnt ihr live erleben im Grünspan. Und zwar am Montag, den 7.4. In der Fabrik am gleichen Tag sind Tonsteine Scherben zu Gast. Die machen mal kurz eine Auferstehung und sind bei ihrer Ding-Ding-Dang-Dang-Tour. Das erste Mal seit 85 wieder auf der Bühne. Wie gesagt, Tonsteine Scherben in der Fabrik am nächsten Montag. Übel und gefährlich ist Jonathan Wilson zu Gast. Der Songwriter hat vor kurzem auch eine neue Platte veröffentlicht. Fanfare hieß diese. Davon hier der Track Love to Love. Still, love, she's living high up there with the sun, with the fern and you. Musik für die, ich sag mal, Neil Young Fraktion. Love to Love, ein Track von Jonathan Wilson. Er spielt live in Hamburg am Montag, den 7.4. im Übel und Gefährlich. Dark Horses sind eine Band aus England, die ebenfalls am Montag in der Prinzenbar auftreten werden. Von ihrem Album Black Music kommt hier der Track Alone von Dark Horses. The shots, he called the angry shots. He lost his nerve, he lost his whole world. He could not speak, for he might fail her. He's so alone, so alone, so alone. He asked for hope, he made his own wealth. He gripped the wall, he gripped the wire. He's so alone, so alone, so alone. Time left to heal. Das waren also Dark Horses aus England, glaube ich, müssen sie kommen. Ihr könnt sie live erleben, wenn ihr möchtet. Im kleinen Donner, nein Quatsch, die spielen in der Prinzenbar am Montag, den 7.4. Dann noch ein Konzerttipp für das Turmzimmer, das übel und gefährlich. Und zwar spielt am Montag John Lennon McCullough dort, ein Künstler aus England, der noch blutjung ist und der eine Platte auf 359 Music, den Label von Alan McGee, veröffentlicht hat, die ich leider nicht vorliegen habe. Aber wer weiß, was dort auf diesem Label für Musik rauskommt, der kann ja vielleicht auf Verdacht hingehen. Also John Lennon McCullough im Turmzimmer nächsten Montag. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Bin erstaunt, dass ich das alles geschafft habe, so viele Bands in nur einer einzigen Woche in einer Stunde unterzubringen. Tja, das muss einem erstmal einer nachmachen hier mit verschnupfter Nase. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr habt Mitleid mit meiner tropfenden Nase. Weiter geht's hier mit Kreisky, einer Band aus Österreich. Kreisky ist ja auch mal ein österreichischer, ich glaube, Bundeskanzler oder sowas. Egal. Blick in die Alpen. Nein, Blick auf die Alpen heißt das neueste Werk von Kreisky. Das dritte Album der Band nimmt den Popdiskurs auf, den die Goldenen Zitronen, sage ich mal, vom letzten Album auch schon schön verbreitet haben. Hier kommen die vier Boys mit ihrem Track Wir Unterhaltenen. Kein Leben. Ja, das ist vielleicht kein Leben, aber es ist gutes Material.